Sie ging. Den Wächtern war der Doppelsinn unserer Unterhaltung nicht aufgefallen. Wenn ich für meine Flucht meine Waffen aus Pidas Zelt holen musste, konnte ich bestimmt mit der Hilfe der beiden Frauen rechnen. Sie durften nur nicht in den Verdacht kommen, meine Flucht begünstigt zu haben. Nachdem sich meine Wächter zur Nachtruhe niedergelegt hatten, schnitt ich die Riemen an meinen Füßen durch. Ich war frei. Mit der Faust betäubte ich die beiden Schlafenden, band und knebelte sie, damit mich ihr Schreien nicht vorzeitig verraten konnte. Dann kroch ich vorsichtig zu Pidas Zelt. Schon wollte ich es betreten. Da hörte ich eine Stimme aus dem Dunkel. Old Shatterhand? Du bist es? Dunkles Haar? Warum bist du nicht im Zelt? Ich habe meine Schwester in das Zelt meines Vaters gebracht. So können wir morgen früh nicht ausgescholten werden. Meine junge Schwester ist sehr klug. Sind meine Waffen noch da? Ja, noch so wie am Tag. Deine Gewehre findest du unter dem Lager von Pida. Dein Pferd habe ich schon geholt. Du tust viel für mich. Wie soll ich dir danken? Wirst du einmal wiederkommen? Ich denke es. Dann bringe ich Pida mit, der mein Freund und Bruder sein wird. Das wird ein Tag großer Freude für dunkles Haar sein. Leb wohl. Manitou möge dich schützen. Ungehindert konnte ich meinen Sattel und alle meine Waffen holen, meinen treuen Vierbeiner satteln und das Lager verlassen. Aber vorher schlich ich erst noch einmal zu meinen Wächtern zurück, die aus ihrer Betäubung erwacht waren. Ich flüsterte ihnen zu. Die Kiowas haben kein Glück mit Old Shatterhand. Sie werden ihn nie an ihrem Marterpfahl sehen. Sagt eurem Häuptling Tangua, dass ich seinem Sohn Pida nachreite, um Senta zu fangen. Er soll um seinen Sohn nicht in Sorge sein. Die Kiowas sind freundlich zu mir gewesen. Ihr junger Häuptling steht dafür unter meinem Schutz. Hau! Mein Weg führte nach Westen, zum Rio Pecos. Außer Winnetou und mir kannten nur noch zwei Apachen die Bedeutung der im Testament genannten Orte und ihre Lage. Ohne die Hilfe der beiden Rothäute konnte Senta mit den Papieren gar nichts anfangen. Er musste also unbedingt zuerst in das Dorf am Rio Pecos. Demnach musste ich noch vor ihm dort sein. Leider kam ich nicht so schnell vorwärts, wie es nötig gewesen wäre, weil sich mein Pferd einen Dorn in den Huf trat. Es war also zu befürchten, dass Senta doch vor mir das Ziel erreichen würde. Auf einer grasarmen Savanne traf ich mit einem Trupp Apachen zusammen, der zum Grabe Winnetous wollte, von dessen Tod sie schon erfahren hatten. Ihr Anführer, Tilata, fand sich bereit, wieder umzukehren und mit mir zum Pueblo zurückzureiten, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass der Mörder in Chuchunas und Chochis auf dem Wege dorthin war. Sie wollten bei seiner Gefangennahme dabei sein. Ich erklärte ihnen, dass auch Pida mit 10 Kriegern der Kiowas die Verfolgung Centers aufgenommen habe. Uff! Die Apachen werden auch Pida und seine Krieger fangen und an die Marterpfähle binden. Nein. Tilata weiß, dass Old Shatterhand ebenfalls ein Häuptling der Apachen ist. Als solcher verbietet er, dass ihr Hand an Pida legt. Das Wort Old Shatterhands gilt an allen Lagern der Apachen. So möge er veranlassen, dass die einmal 10 Kiowas in ihr Dorf zurückkehren. Dann mag Pida mit uns kommen und unser Gast sein, solange du es wünschst. Dann aber ist er wieder unser Feind. Gut, ich bin einverstanden. Die Krieger der Apachen werden mit mir umkehren, um den Mörder Senta zu fangen. Wenn das geschehen ist, werde ich sie zum Grab Winnetous, ihres toten Häuptlings, führen. Hau! Hau! Oh.